an einer stillen Stelle im grünen, kühlen Wald. Da schläft ein treuer Geselle, der wachet nicht auf so bald, der wachet nicht auf so bald. Er schläft in seinen Waffen, im deutschen Soldatenkleid. An Brust und Stirne klaffen ihm Todeswunden so weit, ihm Todeswunden so weit. Er fiel für Deutschlands Freiheit, er stritt mit blutendem Herzen. Er trug ein deutsches Soldatenkleid, er kämpfte und starb in Schmerz, er kämpfte und starb in Schmerz. Er schläft an einer Eiche in ihren Wurzelnbaum. Es hält der Baum die Leiche wie einen Sohn im Arm, wie einen Sohn im Arm. Sein Helm und auch die Klinge sind auf sein Grab gesteckt. Das Efeu es umschlinge und immer grün bedeckt, und immer grün bedeckt. Er fiel für Deutschlands Freiheit, er stritt mit blutendem Herzen. Er trug ein deutsches Soldatenkleid, er kämpfte und starb im Schmerz, er kämpfte und starb im Schmerz. Und junge wilde Rosen und Wald vergiss mein nicht, das für den Namenlosen um eine Träne spricht, um eine Träne spricht. Und ein Gedenken im Stillen fernab vom Kampfesziel, für ihn, der für den Freiheitswillen seines Volkes gestritten und fiel, seines Volkes gestritten und fiel. Er fiel für Deutschlands Freiheit, er stritt mit blutendem Herzen. Er trug ein deutsches Soldatenkleid, er kämpfte und starb im Schmerz, er kämpfte und starb im Schmerz.